att rosen är bara London. Sika och Chile. Er sprach von Liebe. Sie sprach von Treue. Und erklärte, dass sie ihm gefiele. Sprach nur Englisch. Sie nur Chilenisch. Und sie verstanden sie beide kein Wort. Doch seine Blicke und seine Seufzer und seine Küsse verstand sie sofort. Für ein paar Tage waren sie glücklich, wenn sie verliebt in die Arme sich lagen. Doch der Matrose den schrecklichen gleichen Gedanken. Sie lernte Englisch und jetzt Chilenisch, ohne zu ahnen, was dadurch geschieht. Denn sie begannen, sie zu verstehen.